Petrosinos Arbeitseifer kam nicht von ungefähr. Die Schneiderei seines Vaters war gescheitert. Der einzige andere Mann in der Familie, Joes kleiner Bruder Vincenzo, hatte sich als Taugenichts erwiesen. Er war verantwortungslos, berichtet Petrosinos Großneffe Vincent, blieb nie lange bei einer Arbeit, bekam in Amerika nie Boden unter die Füße. Tatsächlich teilte niemand in Joe Petrosinos Familie dessen brennenden Ehrgeiz. Laut Großneffe Vincent waren sie ein Haufen Gammler, deren Auskommen bald ganz vom Verdienst des Teenagers abhing. Vater Prospero träumte nur davon, nach Italien zurückzukehren, ein Stück Land zu kaufen und seinen Lebensabend in den Zitrushainen Kampaniens zu verbringen. Ganz anders Joseph. Er wollte es um jeden Preis in New York schaffen, erinnerte sich sein Freund Anthony Maria. Neben Entschlossenheit und Kraft zeigte Joe als Teenager auch bereits Anzeichen dessen, was die Italiener Pazienza nennen. Wörtlich übersetzt heißt das Wort Geduld. Doch in Süditalien hatte es besonderen Gehalt. Es bedeutete, seine intimsten Gefühle zu verbergen und den rechten Augenblick zu ihrem Ausdruck abzuwarten. Das gehörte zum Männlichkeitskodex des Mezzogiorno, bot Schutz vor Unterdrückung und Miseria. Pazienza bedeutet nicht etwa, Lebenskräfte zu unterdrücken, schreibt Richard Gambino. Der Kodex von Zurückhaltung, Geduld, Warten auf den richtigen Moment, Vorausplanung und entschlossenem leidenschaftlichen Handeln dient dem Leben. Impulsives, unbeherrschtes Verhalten führte nur ins Unglück. Eine Art, Pazienza zu beweisen, bestand darin, gelassen, ja fast gleichgültig zu bleiben, bis der Zeitpunkt zum Handeln gekommen war. Dann aber brach die Leidenschaft sich heftig Bahn. Eines Tages putzten Anthony und Joseph Schuhe vor einem Saloon an der Ecke Broom und Crosby. Petrosino kniete auf seinem alten Teppich, polierte die Lederstiefel eines Kunden und stand auf, um seine Pennies zu kassieren. Ein Teil seines Verdienstes würde die Miete der Familie bezahlen, ein anderer deren Essen, Kohlen und Bekleidung. Nur wenig, wenn überhaupt etwas, blieb für ihn und seinen Traum, es aus der Italienerkolonie herauszuschaffen. An jenem Nachmittag wurde es Petrosino zu dumm. Unter Anthonys ungläubigen Blicken hob er seine Schuhputzkiste mit den starken Armen hoch über den Kopf und schmetterte sie auf den Bürgersteig. Die Kiste zerbarst. Anthony starrte seinen Partner an, während Passanten um die Splitter herum vorbeigingen. »Tony«, verkündete Petrosino seelenruhig, »mit dem Schuhewichsen ist jetzt Schluss. Ich will was aus mir machen.« Die Geschichte ist so urtypisch amerikanisch, dass man versucht es zu glauben, Anthony habe sie aus einem der Romane Horatia Algers, in denen häufig Schuhputzer mit großen Träumen vorkamen. Doch er schwor, sie habe sich genauso zugetragen.